So ist das Bildungsideal des kriegerischen Menschen im Grunde genommen ein Freiheitsideal, das sich der Bildung als Waffe bedient. Der Krieg verlangt eben die Mobilmachung aller Werte unter dem Gesichtspunkt ihres totalen Einsatzes für die Erreichung des Zieles. Die Eindrücke, die der Krieg dem Menschen vermittelt, lassen ihn erkennen, dass die Welt in ihrer Geschichte von großen Ideen bewegt und gebildet wird. So gewinnt der kriegerische Mensch aus dem Erlebnis der Wirklichkeit ein Weltbild, das ihm zu einer Weltanschauung zu verhelfen vermag. Der Zivilisierte hat einen tiefen Abscheu und ein unüberwindliches Grauen vor Tod, Blut und Zerstörung und glaubt, die Wirklichkeit des Krieges aus furchtsamen Herzen wegdiskutieren zu können. So stellt er der Wirklichkeit Theorien gegenüber und maßt sich an, die Wirklichkeit sogar zu ächten. Der kriegerische Mensch lernt an der Wirklichkeit, dass es eine Vernichtung im Dienste gerade einer sittlichen Idee geben kann, ja sogar geben muss, und dass der Tod des Alten die Voraussetzung zum Leben des Neuen ist. Er kann und will darüber nicht mit den Zivilisten reden oder streiten. Der Krieg bildet und formt ihn so stark, dass er in seiner ganzen Haltung, in seinem Denken, in seinen Sehnsüchten kompromisslos wird. Durch das Erlebnis des Krieges, der härtesten Wirklichkeit, erlebt er eine neue Geburt, die ihn einer alten Welt gegenüber heimatlos macht und ihn gleichzeitig dazu zwingt, eine neue Welt nach seinem Herzen, nach seinem Charakter, nach seinem Willen zu bauen. So kommt es, dass nach Kriegen, die keine ausgesprochenen Revolutionskriege waren, grundsätzlich eine Epoche der Revolution beginnt. Der im Krieg gewandelte und gebildete Mensch kann nicht in eine neutral gebliebene Heimat zurückkehren und nach jahrelanger Abwesenheit an den Platz, von dem er einst in die Entscheidung seines Lebens zog, so zurückkehren, als sei nichts geschehen. Dort, wo zwischen Kriegsführung und Politik ein Unterschied besteht, wo Feldherr und Staatsmann in getrennten Lagern sich befinden, muss es zu revolutionären Auseinandersetzungen kommen. Darum dürfte ein Politiker, ein Staatsführer, der nicht zugleich Feldherr ist, sich nie in einen längeren Krieg einlassen, ebenso dürfte aber auch kein Soldat außerhalb der großen politischen Idee seiner Nation stehen. Die Kriegführung muss der höchste politische Einsatz bleiben und die Krieger dürfen und müssen die fanatischen Verfechter der politischen Idee ihres Volkes, ihrer Rasse sein. Wo diese Totalität nicht erreicht wird, muss eines Tages ein Chaos entstehen, das so lange andauert, bis politisch gewordene Krieger und kriegerische Politiker eine neue Ordnung heraufführen. Der vom Krieg seelisch erfasste Mensch denkt, wenn er in den Kampf zieht, nicht daran, Werte des Heute oder gar des Gestern zu verteidigen. Er muss an eine ehrlichere Welt des Morgen glauben können, will er bis zum letzten Tage eines langen Krieges jene Spannung aufbringen, die ihn zum Durchhalten und zum Ertragen und immer wieder zum Angreifen befähigen. Die Freiheit fällt nicht als Göttergeschenk vom Himmel. Satte und faule Völker führen nur ein Scheinleben des Traumes, aus dem sie einmal das Krachen eines Zusammenbruches weckt. Die Freiheit ist noch immer durch Blut und Eisen erkauft worden. Wie die Götter vor der Erringung des Zieles den Schweiß fordern, so lassen sie den zur Freiheit berufenen Menschen durch ein Meer von Tränen und Blut waten. Es ist wohl so, dass der kriegerische Mensch inmitten des Grauens sich hin und wieder zur Erholung Oasen des üppigen Friedens vor die Seele zaubert. Er ist sich im Grunde seines Herzens aber darüber klar, dass jede solcher Oasen eine Fata Morgana ist. Er denkt wohl zuweilen an Schlaf, Freude, Genuss, aber kehrt er aus dem Felde zurück, so weicht nach Tagen schon die Freude am Genuss zurück und es treibt ihn dazu, seine Umwelt zu richten, neu zu ordnen und in seinem Sinne zu bessern. Ein Leben ohne Konsequenz, ohne Härte, ohne Leidenschaft, ohne Mannestum erscheint ihm ungebildet, also formlos, zwecklos, ehrlos und sinnlos. Ein Volk, das in den Krieg geführt wird, will wachsen und nicht nach einer Erhebung in einen Zustand satter Ruhe zurücksinken. Hat erst einmal ein Volk gelernt, wie man vernichtet, wie man im Kriege gestaltet, dann ist es den alten Lebensformen eines geruhsamen Friedens entwachsen, dann will es nur noch einen Frieden erhöhter Leistung anerkennen. Unser Volk ist weder nach den Freiheitskriegen von 1813 noch nach dem scheinbar erfolglosen Waffengang von 1918 zur Ruhe gekommen. Es wird sich auch nicht nach dem Weltkrieg von 1939 sich bescheiden. Wir können es nur mit den Maßen der Weltgeschichte ermessen, was es bedeutet, dass der Führer zugleich der erste Feldherr der Nation ist. Er ist der Garant dafür, dass die Nation, die durch ihn gebildet wurde, auch in einem kommenden Frieden der Freiheit zutiefst kriegerisch bleibt. Was den Resten bürgerlicher Geruhsamkeit und zivilisierter Glücksjägerei im deutschen Volke noch vorhanden war, wird durch diesen Weltkrieg aufgerieben und das Ende des Krieges wird die Geburt eines schlackenlosen, neuen deutschen revolutionären Menschentypus bringen, der sich seine Heimat in einem gewaltigen Reiche seiner Willensprägung schaffen wird. Durch den Krieg mag wohl die Bevölkerung ärmer werden, das Volk jedoch nicht. Die Nation gewinnt ihn durch ihre geschichtliche Bildungskraft und holt in wenigen Jahren durch die jetzt gewohnte Anstrengung aller Kräfte alles nach, was an Aufbau und kulturellen Leistungen durch den Krieg verzögert und aufgeschoben werden musste. Der Krieg betrügt einer ehrenhaften Nation nicht um die Früchte ihrer Arbeit, sondern gibt ihr einen Frieden der Freiheit, ein Vielfaches an Macht und Kraftentfaltung. Die Erfahrung dieses Feldzuges hat uns mehrere Male belehrt, dass wir hinterher mit Blut büßen mussten, was wir durch Unterlassung einer Anstrengung mehr versäumt hatten. Gneisenau. Eine der schlimmsten seelischen Krankheiten ist die Neigung, Kompromisse mit Zustand und Umwelt zu schließen und auf halbem Wege vor dem Ziele stehen zu bleiben. Der eitle Stolz, zwar nicht alles, aber doch wenigstens etwas erreicht zu haben, ist ein gefährlicher Selbstbetrug, an dem der Mensch zwangsläufig seelisch zugrunde gehen muss. Das sich zufrieden geben gehört zur Moral eines Bürgertums, das schließlich im Frieden um jeden Preis sich selbst aufgibt. Der Mensch, der sich zufrieden gibt, gesteht sein Unvermögen, durch den Aufstand seines Willens Herr seiner selbst zu werden, ein, und wenn er sich bescheidet, so lässt er zu, dass ihn die Mächte der Umwelt willkürlich an einen Platz schieben, wo er harmlos, ungefährlich, einfallslos und schließlich unschöpferisch wird. Der Verzicht auf den eigenen Willen wurde darüber hinaus noch als religiöse Tugend gelehrt. Der Mensch wähnte sich fromm, wenn er geduldig darauf wartete, was der Himmel ihm geben würde. Er ließ den lieben Gott walten und nahm jedes aus menschlicher Unzulänglichkeit herrührende Missgeschick als gütige göttliche Züchtigung, die dem Heil der Seele dienen sollte, auf. Nun lenkt aber nicht der Zufall die Geschicke der Menschen, sondern der Mensch trägt das Maß seines Schicksals in sich selber. Er und kein anderer ist für sein Leben und für seine Leistung voll verantwortlich. Was der Mensch erreicht, hängt nicht von der Gnade oder Ungnade, vom Segen oder vom Fluch eines Gottes, sondern von der Festigkeit und Unbeugsamkeit seines eigenen Charakters ab. Je entwickelter aber, je bewusster und tatfordernder der Charakter ist, desto leidenschaftlicher wird der Mensch vom Verlangen nach Entfaltung seiner Werte erfüllt werden, nach Verwirklichung seiner Ideen verlangen. Dem Charakter ist ein verlorener Tag, eine verträumte Stunde unersetzbar, weil die Zeit für die Tat genommen wurde. Müßiggänger und Faulenzer findet man darum unter charaktervollen Menschen nicht. Wirkliche Leistung ist stets eine Forderung der Ehre gewesen. So gibt es im Leben gerade eines kriegerischen Menschen nicht jenen Zustand der Langeweile, an dem bürgerliche Menschen kranken. Wer von einer großen Idee erfüllt ist, hat keine Zeit für Geschwätz. Er befasst sich auch nicht mit Halbheiten oder gar mit halben Menschen. Das ist einer der Gründe, die zur Vereinsamung schöpferischer Menschen führen. Die Ruhepausen, die der schöpferische Mensch einlegt, dienen der Besinnung und Kräftesammlung, des Überdenkens des Erreichten und des Vorausschauens auf die noch bis zum Ziel zurückzulegende Wegstrecke.